Ich fürchte, ich habe ein Eichhörnchen geknallt und weiß es nicht mehr. Star-DJ Enrico Ostendorf. Endlich Wochenende. Ab in die Nacht. Mit den größten Party-Hits aller Zeiten. Non-stop gemixt. Von Radiostar Enrico Ostendorf. Na schön, dann kann's ja losgehen. Okay. Just to see you, Rita. the bright side of things, you're the light side of life, and all the joy that you bring is why I need you in my life again. Single News. Parship ist Testsieger der Stiftung Warentest. Jetzt Parship. Wir schätzen Radio. Schätzen Sie mit. Wie viele Deutsche hören Radio, während sie gleichzeitig im Internet surfen? 38% der Internetsurfer hören dabei gleichzeitig Radio. Radio ist das beliebteste Begleitmedium ins Web. Je mehr Internet genutzt wird, desto mehr Radio wird also auch gehört. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr. Bleibt im Kopf. Wer wir sind. Automobile Fischer. Was wir zu erfüllen haben. Eine Mission. Was auch immer Sie brauchen, wir sind für Sie da. Ob neu oder gebraucht Fahrzeuge oder einen hochqualifizierten Werkstattservice. Automobile Fischer ist Ihr Partner für Citroën, Mitsubishi und jetzt auch für Peugeot Service. Automobile Fischer in Landau. Jetzt auch Partner für Peugeot Service. Unlimited Mission. Küchenreinigungsverkauf wegen Totalumbau in der Strohmeier-Gilb Küchenwelt Landau. Viele neuwertige Ausstellungsküchen sind um mehr als die Hälfte reduziert. Aber auch neu geplante Einbauküchen gibt's zum super Sonderpreis. Nur in der Strohmeier-Gilb Küchenwelt Landau gegenüber Mediamarkt oder unter küchenwelt-landau.de. Du Süße, ich würde gern meine Füße mal wieder sehen. Dann geh doch gleich zu Easy Life. Da hat Klaus ganze 9 Kilo in nur 4 Wochen abgenommen. Bei Easy Life schaffst du es. Bei Easy Life können auch Sie mit Experten erfolgreich abnehmen. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenfreien Beratungstermin in Speyer, Frankenthal, Mannheim und neu in Landau. Mehr Infos unter easylife-abnehmen.de. Endlich Wochenende. Ab in die Nacht. Mit den größten Partyhits aller Zeiten. Nonstop gemixt. Von Radiostar Enrico Ostendorf. Yeah.

close. There's nothing to it but. I'm

der Nacht. Nonstop gemixt. Der Antenne-Hitmix für die Pfalz. Von Enrico Ostendorf. Time to break free.

Der Mix für dein Wochenende. I've got the moves like Jagger. hier eine wichtige Nachricht an alle Nachtschwärmer. Burger King in Landau und Neustadt hat sein Restaurant und den Drive-In unter der Woche bis 1 und Freitag, Samstag bis 4 Uhr für euch geöffnet. Burger King in Neustadt und Landau. Wer wir sind. Automobile Fischer. Was wir zu erfüllen haben. Eine Mission. Was auch immer Sie brauchen, wir sind für Sie da. Ob neu oder gebraucht Fahrzeuge oder einen hochqualifizierten Werkstattservice. Automobile Fischer ist Ihr Partner für Citroën, Mitsubishi und jetzt auch für Peugeot Service. Automobile Fischer in Landau. Jetzt auch Partner für Peugeot Service. Unlimited Mission. Küchenräumungsverkauf wegen Totalumbau in der Strohmeier Gilb Küchenwelt Landau. Viele neuwertige Ausstellungsküchen sind um mehr als die Hälfte reduziert. Aber auch neu geplante Einbauküchen gibt's zum super Sonderpreis. Nur in der Strohmeier Gilb Küchenwelt Landau gegenüber Mediamarkt oder unter küchenwelt-landau.de. Wow, Moni, siehst ja super aus. Claro, bin bei EasyLife ganze 14 Kilo leichter geworden und fühle mich topfit. Schaffst du auch? Geh einfach zur kostenlosen Beratung zu EasyLife. Bei EasyLife können auch Sie mit Experten erfolgreich abnehmen. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenfreien Beratungstermin in Speyer, Frankenthal, Mannheim und neu in Landau. Mehr Infos unter easylife-abnehmen.de. Endlich Wochenende. Ab in die Nacht. Mit den größten Partyhits aller Zeiten. Non-stop gemixt von Radiostar Enrico Ostendorf. She's got that look in her eyes. Enrique Iglesias. Like she wants to mess around. Enrique. Talk to him. I heard it from a friend. Heard it from a friend. Heard it from another. You've been messing around. I'm hoping that's your friend too. Told you about me too. Cause I'ma tell you straight up, I've been messing around. I've been messing around. I've been messing around. I've been messing around. I've been messing around. Look, you got my like that. The way you whisper in my ear, how you want it, when you want it, girl, I like that. Let's go, baby, let's ride. Let's not talk about it, let's do it. How you want it, English or Spanish? Both of them, I'm fluent. We get freaky in the morning or in the afternoon. We go all night long, baby, it's all up to you. You can get sexy if you want to. And you can bring your girls if you want to. And we can hit the crib if you want to. And we can mess around if you want to. Tell me you want to. I heard it from a friend. Let's break it down right quick. I'm ready, girl, are you ready? I'm ready, girl, are you ready? I'm ready, girl, are you ready? I'm ready, girl, are you ready? The way you talk dirty, yeah, I like that. The way you bring other girls, yeah, I like that. The way you rock them heels, yeah, I like that. Don't bung up on that skirt, ooh, I like that. And you can get crazy, yeah, that's cool. You can get loose, yeah, that's cool. You can have some motor, yeah, that's cool. Go on the bar, yeah, that's cool. You can get ass, I'm like, ooh. To be rude, but I swear to God, there's so many things I love to do to you. You can get sexy if you want to, and you can bring your girls if you want to, and we can hit the crib if you want to, and we can mess around if you want to. Tell me you want to. It feels good in my heart, in my soul, when you're right here beside me. I don't ever want this day to end. The waves have a cold, can't you sit here beside me? I take a little of my heart again. So we can feel, forever you feel. Together be real, together and no one can stop me when I taste that feeling. Nothing could ever bring me down. No. Kitty. see your testing, yeah. Make it easy, your testing, yeah. On the shore and our hearts are jumping. I grab another Coke and let's dive in. Matter. is no. My number is no. My name is no. My sign is no. My number is no. You need to let it go. You need to let it go. Need to let it go. Down to the I to the no, no, no. What you gonna say? You ain't running game. Thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original. Telling me I'm not like other girls. I was in my zone before you came along. Now I'm thinking maybe you should go. Blah, blah, blah. I be like, nah, to the ah, to the no, no, no. All my ladies, listen up. If that boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips, girl. All you gotta say is, my name is no. My number is no. My name is no. My number is no. My name is no. My sign is no. My number is no. You need to let it go. You need to let it go. Need to let it go. Down to the high, to the no, no, no. My name is no. My sign is no. My number is no. You need to let it go. In advance, I don't wanna dance. Nope. I don't need your hands all over me. No, no. If I want a man, then I'ma get a man. But it's never my priority. Hey. I was in my zone before you came along. Don't want you to take this personal. Blah, blah, blah. I be like, nah, to the ah, to the no, no, no. All my ladies, listen all my up. Ladies. If that boy ain't giving ain't up. Giving Ostendorf. Come here and visit my world, world, world. Come here and visit my world, it has trees, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. Dance with me one more time. that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for. nur hier auf der Antenne. Der Soundtrack für dein Partywochenende. Keep on dancing. Hier ist der Antenne Hitmix, der Mix für dein Wochenende. Was wir zu erfüllen haben, eine Mission. Was auch immer Sie brauchen, wir sind für Sie da. Ob neu oder gebraucht Fahrzeuge oder einen hochqualifizierten Werkstattservice. Automobile Fischer ist Ihr Partner für Citroën, Mitsubishi und jetzt auch für Peugeot Service. Automobile Fischer in Landau, jetzt auch Partner für Peugeot Service. Unlimited Mission. Schlosser-Umzüge in Landau und Pleißweiler ist die Top-Adresse der Region für Umzüge, Haushaltsauflösungen, Möbeltransporte und Lagerung. Seit über 50 Jahren der leistungsstarke und zuverlässige Partner mit qualifizierten Mitarbeitern. Ein Team, das für alle Probleme die individuelle Lösung hat. Schlosser-Umzüge in Landau und Pleißweiler. Weitere Infos unter schlosser-umzüge-landau.de. Küchenreinigungsverkauf wegen Totalumbau in der Strohmeier Guild Küchenwelt Landau. Viele neuwertige Ausstellungsküchen sind um mehr als die Hälfte reduziert.

life. You've got the butterflies all tied up. Don't make me chase ya. Even does have pride. Can you just leave me standing alone in a world that's so cold? Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe you're just like my mother. She's never satisfied. Why do we scream at each other? This is what it sounds like when the doves cry. No.

Woche hier auf der Antenne. Der Soundtrack für dein Partywochenende. a higher place. Take me to outer space. I want you to be my friend. We'll make it to the world ends. Yo quiero probar. Y yo sé.

fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. Hey. Can't feel nothing. Make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win. Where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're overprotective protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Do you mean? Der Nacht, nonstop gemixt. Der Antenne-Hitmix für die Pfalz von Enrico Ostendorf. Was only last week that we first met when I music sounds better with you. Love might bring us back together. I feel so good. I feel right. The music sounds better with you. Love might bring us back together. Mohammed Rafi, 45. Lata Mangeshka, 45. Solid State Radio, 45. Ferguson Mono, 45. Bon Public, 45. Two in ones, 45. Pago Records, 45. Trojan Records, 45. The heavy hitters and the Gigi music. Jack too strong in the bowling boogie. The heavy hitters and the Gigi music. Jack too strong in the bowling boogie. Jack too strong in the bowling boogie. Jack too strong in the Jack too strong in the Jack too Jack too Jack too Jack too Jack too Jack too strong in the bowling boogie. The heavy hitters and the Gigi music. Jack too strong in the bowling boogie. The heavy hitters and the Gigi music. Jack too strong in the bowling boogie. The heavy hitters and the Gigi music. Jack too strong in the bowling boogie. Bye. 남편 있는 여자. 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar this time, I ain't

nonstop gemixt. Nur hier auf der Antenne mit Enrico Ostendorf. I was fine before I met you. I was broken but fine. I was lost and uncertain. My heart was the mine. I was free before I met you. I was broken but free. All alone in a clear view, but now you are all I see. Hey, wait a minute. No, you can't do this to me. Wait a minute, no, that's not fair. Hey, wait a minute. You're on me like jewelry. I really like it, but I'm so scared. Oh, Nonstop gemixt. Der Antenne-Hitmix für die Pfalz von Enrico Ostendorf. Stop.

ist der Antenne Hitmix, der Mix für dein Wochenende. Oh,

94.8 Antenne Landau. Wir sind hier. Radio von Dor. Die Nachrichten für die Pfalz, Deutschland und die Welt. Mit Annika Nolte.